Impuls. Ein Schema zur Bewertung des Gegebenen haben wir gesucht. Ein solches besteht in der Welt durch die Natur und ihre Erscheinungsweise.